Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Man will ja immer wissen, wo es lang geht. Also wo ist eigentlich vorne jetzt? In dem Sinne, wo geht es eigentlich hin? Jetzt nicht nur zeitlich, sondern natürlich auch räumlich. Das ist heute eine Sendung, die geht zurück auf eine Nachfrage durch einen Zuschauer. Wohin bewegt sich die Erde? Ja, wo bewegt sie sich denn hin? Das ist ja schon nicht so ganz einfach, wie wir sehen werden. Ja? Wo geht es eigentlich hin? Und Sie werden sehen, man kann jede Menge wunderbare Astrophysik an dieser Frage festmachen. Wohin geht's? Ich meine, wenn Sie jetzt tagsüber den Himmel anschauen, da geht es Ihnen doch so wie mir. Man guckt hoch und sieht, die Sonne geht auf, morgens im Osten und abends geht es im Westen unter. Und trotzdem wissen Sie genauso gut wie ich, dass die Erde sich doch angeblich, so heißt es, dass die Erde sich doch um die Sonne herumdreht. Also ob schon unsere Sinne uns etwas ganz anderes erzählen, wissen wir heute natürlich längst. Die Erde bewegt sich um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Außerdem wissen wir, dass der Mond sich um die Erde dreht, beide zusammen bewegen sich mit den anderen Planeten auch alle um die Sonne. Ja, ja, so weit, so gut. Aber kann man das irgendwie noch anders festmachen? Woher wissen wir eigentlich wirklich genau, dass die Erde sich bewegt? Also nehmen wir mal an, wir wüssten es jetzt nicht, nur mal für Spaß, wir wüssten es nicht. Wie kann man sich dem Thema, wohin bewegt sich die Erde, jetzt naturwissenschaftlich nähern? Wie macht man das? Ja, man lässt es regnen. Sie kennen das, ne? Also es regnet von oben. Der Regen, nehmen wir mal an, der Regen fällt, wenn Sie in Ruhe stehen, fällt der Regen von oben nach unten völlig gerade runter. Und jetzt laufen Sie los. Und schon kommt der Regen von vorne. Wenn man also einen Regenschirm hat, dann hält man, wenn man sich durch den Regen bewegt, ja den Regenschirm nicht gerade über den Kopf, senkrecht drüber, also so richtig schön drüber. Da wird man nämlich nass, wenn man marschiert, sondern man hält ihn etwas nach vorne. Man muss ihn also vorhalten, diesen Schirm, ansonsten wird man nass. Und genau das Gleiche passiert auch, würde passieren, ich will es mal so ausdrücken, also im Konjunktiv, würde passieren, wenn die Erde sich tatsächlich relativ zum gestirnten Himmel bewegen müsste. Dann müsste es also so sein, dass gewisse Sterne am Himmel sozusagen ein bisschen schräg sind. Wir müssen das Fernrohr ein bisschen vorhalten, genauso wie wir unseren Regenschirm vorhalten. Und genau das hat man beobachtet. Ja. Wir wissen also tatsächlich aus astronomischen Beobachtungen, nicht deswegen, weil wir mal geguckt haben draußen und irgendwelche Sonden oder Satelliten, Sonden durchs Sonnensystem fliegen lassen oder Satelliten um die Erde herum fliegen lassen, wie wir uns bewegen, sondern wir können anhand von irdischen Beobachtungen, nur einfach, weil wir hier unten gucken und sehr genau die Eigenbewegungen von Sternen vermessen, ja, können wir feststellen, dass die Erde sich tatsächlich relativ zu diesen Sternen bewegt. Nämlich einmal in einem Jahr um die Sonne herum. Mit einer affenartigen Geschwindigkeit. 30 Kilometer pro Sekunde. Die Erde bewegt sich in 30 Kilometer mit der Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne herum. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Und zwar immer in eine Richtung. Na, natürlich ändert sich die Richtung, das ist ja eine Kreisbahn. Ja? Also wenn man zum Beispiel morgens gucken will, wohin bewegt sich die Erde, dann sollte man in Richtung Süden schauen. Und zwar genau in einer Höhe, die der Bahn der Planeten entspricht. Sie wissen ja, die Planetenbahnen sind ja alle mehr oder weniger in einer Ebene, der sogenannten Ekliptik. Da gibt es nur einen, der wirklich ausbricht. Das ist der Pluto draußen. Der ist ja wahrscheinlich ein entlaufener Mond, vermutlich, so vermutet man. Aber alle anderen sind ja mehr oder weniger in einer Bahn. Und wenn man also morgens in Richtung Süden schaut, so knapp über den Horizont, das ist die Gegend, wo die Erde immer hinfliegt. Das heißt, wir können, wenn wir, also sagen wir mal, würden das ganze Jahr über, also nachts natürlich nur, die Beobachtungen am Himmel machen, dann würden wir sehen, wie sich also systematisch die Position von Sternen verändert. Nicht viel, aber doch genug, um messen zu können, wie bewegt sich die Erde um die Sonne. Jetzt muss uns das nicht wundern, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Was ich immer sage, man muss sich nicht darüber wundern, dass die Katze da ihre Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat. Wenn die Erde sich nicht um die Sonne bewegen würde, dann würden wir die Frage gar nicht stellen. Ja? Dann wäre die Erde nämlich schon längst in die Sonne reingefallen. Ja? Denn der Abstand der Erde von der Sonne wird ja dadurch geregelt, einmal durch die Kraft, mit der die Sonne die Planeten anzieht, also die Erde in dem Fall, und auf der anderen Seite, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich der Körper um die Sonne herum, also mit welcher Bahngeschwindigkeit dreht er sich um die Sonne. Wenn die Erde sich nicht mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne herum bewegen würde, sondern mit einer geringeren Geschwindigkeit, dann wären wir näher an der Sonne dran. Näher an der Sonne dran heißt, wir würden mehr Photonen von der Sonne bekommen, also mehr Licht. Es würde wärmer werden und wahrscheinlich, so wie die letzten Rechnungen zeigen, eine winzige Bahnveränderung nach innen würde für die Sonne bedeuten, für die Erde bedeuten, es wird zu warm, viel zu warm. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, zum Beispiel die Venus, die genauso groß ist wie die Erde, ja, ein bisschen näher dran ist als an der Sonne als die Erde, hat eine Oberflächentemperatur von 450 Grad Celsius. 450 Grad Celsius. Die bewegt sich eben, ja, mit einer anderen Geschwindigkeit um die Sonne herum als die Erde. Muss ja auch. Ansonsten wäre es auch schon reingefallen. Ja, also die Erde, die Erdgeschwindigkeit ist ein ganz wichtiges, die Rotationsgeschwindigkeit ist ein wichtiges Maß dafür, dass die Erde genau am richtigen oder im richtigen Radiusbereich ist um die Sonne. Ansonsten ging es gar nicht. Naja, also so weit, so gut. Jetzt wissen wir also schon mal, dass die Erde sich um die Sonne bewegt und das also im Regelfall in eine Richtung, die man tatsächlich messen kann aus der Bahnveränderung, aus der Eigenbewegung von Sternen da oben. Das will man aber eigentlich nicht wissen. Das sieht ja aus wie so ein Karussell. Bewegt sich das Karussell nicht? Geht das nicht irgendwo hin? Bewegt sich die Sonne nicht irgendwo hin? Ja. Auch da wieder, astronomische Beobachtung, ist es ja so, wenn die Sonne sich relativ zu den Nachbarsternen bewegt, dann müsste man eigentlich Folgendes sehen. Vor uns die Sterne, die sollten ihre Position kaum verändern. Aber wenn wir mal annehmen, unsere Sonne wäre ein Flugzeug und wir hätten einen Fensterplatz, dann müsste man eigentlich rechts und links, müsste man jeweils sehen, dass die Positionen der Sterne sich verändern. Und genau das hat man beobachtet. Man hat also beobachtet, wie bewegt sich die Sonne relativ zu den Sternen am Himmel. Ja? Was kommt dabei raus? Eine Bewegung von ungefähr 20 Kilometer pro Sekunde. Das heißt also, die Sonne bewegt sich relativ zu den Sternen in ihrer Umgebung mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Sekunde in Richtung von Herkules, für die Experten. So, wie muss man sich das vorstellen? Was haben wir da beobachtet? Wir beobachten da gewissermaßen die Bewegung von Sternen, wie in einem Mückenschwarm. Also in unserer unmittelbaren Umgebung, solaren Umgebung, beobachten wir dadurch, dass die Sonne sich relativ zu den anderen bewegt, ja, die sogenannte Geschwindigkeitsdispersion, ja, also nämlich die ungeordnete Geschwindigkeit, die da irgendwo in irgendeine Richtung, die Sterne bewegen sich nämlich, wir kommen gleich noch auf die galaktische Rotation. Ja, ja, ja. Ganz, ich weiß doch, was in Ihren Hinterköpfen sich abspielt. Kennen Sie ja lang genug. Also, die Sterne in der unmittelbaren Bewegung der Sonne bewegen sich mit 20 Kilometer pro Sekunde ungeordnet hin und her. Woher wissen wir das? Weil wir sehen, wie die Sonne sich bewegt. Also nochmal, rechts und links von uns sehen wir, wie die Sonne sich bewegt. Vor uns die Sterne haben natürlich überhaupt keine Positionsänderung und hinter uns die auch nicht. Übrigens, da fällt mir ein, bei der Erde kann man genau sehen, wohin sie sich bewegt, weil nämlich von vorne kommen mehr Meteore auf die Atmosphäre als von jeder anderen Seite. Die Erde bewegt sich auch durch den interplanetaren Raum und dadurch schaufelt sie praktisch vorne mehr Steinchen auf, in Anführungsstrichen, als hinter sich. Genau wie der Regen mehr von vorne kommt, wenn man sich durch den Regen bewegt. Und auch bei der Sonne ist es so, dass tatsächlich von vorne mehr kommt, als wir von hinten erkennen können. Ja, also es ist wirklich so, wir bewegen uns noch so. Also weit, so gut. Wir haben also die Bewegung der Erde um die Sonne. Dann haben wir die Bewegung der Sonne relativ zu den Sternen. So. Ist das alles? Bewegt sich dieses Karussell praktisch mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Sekunde irgendwie durch die Milchstraße? Ist das alle Bewegung diese? Das ist es nicht. Die Milchstraße, ein Teil von 100.000 Lichtjahren Durchmesser, ja, bewegt sich auch in ihrem Innern. Und zwar rotiert die Milchstraße. Woher weiß man das? Aus radioastronomischen Beobachtungen vor allen Dingen, sage ich jetzt mal so, natürlich werden meine Kollegen von der optischen Astronomie sich sofort beschweren, aber ich als ehemaliger Radioastronom, wenn ich das mal so sagen darf, in der Radioastronomie hat man zum ersten Mal festgestellt, wie sich auf den ganz großen räumlichen Skalen, also auf den einigen 10 bis 100.000 Lichtjahren, wie sich die Milchstraße bewegt. Wie hat man das gemacht? Man hat Wasserstofflinien gemessen. Ja, man hat also eine Wasserstoffwolke genommen, möglichst weit, weit weg von allem Möglichen, möglichst viele Wasserstoffwolken, möglichst weit weg von allen möglichen Störungen und hat eine Wasserstofflinie gemessen, die sogenannte 21-Zentimeter-Linie. Das ist ein Übergang von neutralem Wasserstoff und diese 21 Zentimeter, also 1,4 Gigahertz, die kann man sehr genau messen. Und einmal war die Linie ins Rote verschoben, also das wurde langwelliger. Auf der einen Seite der Milchstraße, auf der anderen Seite war die Linie ins Blaue verschoben, wurde also kurzwelliger. Was will uns das sagen? Na, ist doch klar. Der rot verschobene Teil der Wasserstoffwolken, der bewegt sich von uns weg, während der blau verschobene Teil der Wasserstoffwolken, also der Emission, der Strahlung von Wasserstoff, bewegt sich auf uns zu. Mit anderen Worten, ja, die Milchstraße rotiert. Und in dieser Rotation stehen also auch die Sterne. Typischer Wert, nur um das mal klar zu machen, am Sonnenorbit, also der da, wo die Sonne sich um das Zentrum der Milchstraße rumbewegt, haben wir eine Geschwindigkeit von 220 Kilometer pro Sekunde. Das sind 800.000 Stundenkilometer. Ja, wenn man sich also überlegt, dieses Ding rast mit 800.000 Stundenkilometer ums Zentrum der Milchstraße und um dieses sich herumrasende Teil, ja, bewegt sich die Erde mit 30 Kilometer pro Sekunde. Um die Erde herum bewegt sich der Mond. Also Sie sehen, es ist ein Boot, in dem ein heilloses Durcheinander ist. Ein Karussell unglaublicher Art. Nun, wie kommt man überhaupt darauf, auf die Rotationsgeschwindigkeit? Dazu muss man ja wissen, wo genau herum dreht sich denn nun zum Beispiel die Sonne? Worum genau? Wo ist das Zentrum? Das weiß man. Das Zentrum ist tatsächlich sehr genau bekannt. Und zwar aus Radiomessungen, wieder die Radioastronomie, ich kann es nicht ändern, weil man durch diese Staubwolken im Innern der Milchstraße nicht durchgucken kann, braucht man Radio, also ich sag schon so, Radioteleskope. Und diese Radioteleskope haben uns mitgeteilt, wo das Zentrum der Milchstraße ist. Und im Zentrum der Milchstraße, wissen Sie, ist ein schwarzes Loch mit 2 Millionen Sonnenmassen. Also ein ruhender Punkt, um den herum sich alles dreht. Innen drin dreht sich die Milchstraße wie ein starrer Körper. Das heißt, die Geschwindigkeit nimmt am Außen nimmt immer mehr zu mit dem Radius. Und dann außen auf einmal, wenn man die Scheibe erreicht, bleibt die Geschwindigkeit konstant. Ein Phänomen, was uns ja schon mehrfach beschäftigt hat und uns auf die dunkle Materie geführt hat. Nun, die Milchstraße bewegt sich natürlich auch noch. Und zwar in Richtung eines Galaxienhaufens, dem Virgo-Haufen. Der ist so groß, so grob 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Ja. Das heißt, die Milchstraße, und zwar zusammen mit der sogenannten lokalen Gruppe. Die lokale Gruppe ist also das, was so um die Milchstraße rum ist. Da haben wir die kleine Magellanische Wolke, die große Magellanische Wolke, M33, eine nette Spiralgalaxie, aber klein. Dann haben wir die Andromeda-Galaxie im Abstand von 2,25 Millionen Lichtjahren. Die bewegt sich gerade auf die Milchstraße zu. Aber diese ganze lokale Gruppe bewegt sich also in Richtung Virgo-Haufen. Das ist noch nicht alles. Der Virgo-Haufen hat man jetzt festgestellt, und zwar mit einer ähnlichen Methode, wie man die Bewegung der Erde relativ zu den Sternen und die Bewegung der Sonne relativ zu den Sternen gemessen hat, indem man einfach Positionen misst, ja, und Positionsveränderungen misst, hat man festgestellt, der Virgo-Haufen bewegt sich auch noch irgendwo hin, nämlich auf die große Wand. Da müssen also Galaxienhaufen liegen, beziehungsweise Galaxien-Superhaufen, denn im Universum ziehen ja Massen nur Massen an. Es gibt ja keine anderen Kräfte, die Massenbewegungen verursachen, sondern nur Gravitation. Ja? Das heißt also, es ist eine Bewegung hin zu einem Gebiet im Universum, von dem wir noch nicht mal genau wissen, was da eigentlich los ist. Und das Ganze mit außerordentlich hohen Geschwindigkeiten. Also summa summarum, wohin bewegt sich die Erde? Sie bewegt sich offenbar zusammen mit vielen anderen Sternen, weil unter anderem auch mit ihrer eigenen Sonne sozusagen, in Richtung großer Wand. Und was an dieser großen Wand ist, das wissen wir nicht so genau. Es müssen unglaublich große Mengen an Sternen und Galaxien da liegen. Ansonsten würde man das nicht verstehen, wie diese Bewegungen sich vollziehen. Also mit anderen Worten, wenn man sich das ganze Universum ansieht, ein riesengroßes Durcheinander, ein Boot, in dem sich alles Mögliche bewegt. Und hier habe ich einen interessanten Satz gefunden. Wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot. Das erkennt man ja daran. Die einen angeln und die anderen rudern.